Okay. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Satici. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir. Zuerst bräuchte ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Werner Kaiser. Also, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Werner, WERNER und Kaiser wie der König, KAISER. Alles klar, Herr Kaiser. Wie alt sind Sie? Ich bin 74. Wann sind Sie genau geboren? Am 9.3. 52. Dritten. 9. Dritten 1900. Könnten Sie 52. 52. Alles klar. Wie groß sind Sie? Oh, ich war mal 1,81. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen kleiner inzwischen. Wie viel wiegen Sie aktuell? Ach, so 90 Kilo ungefähr. Alles klar, vielen Dank. Was führst du heute zu uns, Herr Kaiser? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe so dollen Husten und den habe ich jetzt schon richtig, richtig lange. Und ich nehme auch schon immer wieder komischen Hustensaft, alles, was man so kriegen kann in der Apotheke. Ja, aber es wird also immer schlechter. Und also irgendwie inzwischen habe ich auch so das Gefühl, dass mir das hier so oben, so im Brustkorb, so wehtut beim Husten. Und was auch wirklich ein bisschen eklig ist, ich habe immer so weißen, schaumigen Kram, der so rauskommt. Ich muss immer wieder ausspucken gehen. Und ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ich kann Sie gut verstehen. Es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Seit wann haben Sie Husten? Ja, also, Seit langen Jahren haben Sie gesagt, aber nein, nicht seit vielen Jahren. Also, ja, gut, ich rauche natürlich und also so ein bisschen Husten hat man ja immer mal. Aber dass das jetzt so schlimm ist, ich würde sagen, das ist jetzt ein Vierteljahr, also 3 Monate. drei Also, Monate. das ganze Frühjahr über huste ich schon und huste und huste und es wird überhaupt nicht besser. Wurde bei Ihnen eine bestimmte Diagnose gestellt, zum Beispiel Asthma oder haben Nee. Sie bekannte Allergien? Ja, also ich habe eine Allergie auf Hausstaub, ja. Aber eigentlich passen wir da zu Hause auch ziemlich gut auf. Und also eigentlich dürfte dann jetzt kein Auslöser dafür sein. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Brustschmerzen haben. Seit Ja, wann? also das tut richtig weh. Und manchmal habe ich auch wirklich das Gefühl, so als ob ich fast keine Luft mehr kriege, ja. Das ist, also, und das ist eben neu. Das so ein bisschen Husten, na gut, das kennt man ja. Aber dass das jetzt erstens wehtut und dass ich so das Gefühl habe, so es fehlt was, ja, ich kriege keine Luft. Das ist das, was mir Angst macht und weshalb ich auch gekommen bin. Und ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe einen Bruder und der hat Lungenkrebs, ne? Und der ist auch schon operiert worden und ja, dem geht es gar nicht gut. Und jetzt habe ich natürlich, ja, ich gebe zu, ich habe da schon ein bisschen Angst und deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen. Okay, alles klar. Sie haben Atemnot, habe ich recht? Ja, aber das ist ziemlich neu, dass das jetzt so schlimm ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich keine Luft bekomme, ja. Seit wann haben Sie Atemnot? Ja, das ist jetzt erst seit ein paar Tagen. Ein paar Tage. Treten die Atemnot Nur bei Bewegung oder bei Belastung oder Na, auch beim in Husten Bewegung. eigentlich. Beim Husten habe ich dann mit einmal das Gefühl, dass ich keine Luft mehr kriege. Husten. Okay. Haben Sie im Auswurf ein Blut bemerkt? Blut? Nee, das ist immer nur so weiß, schleimig. Okay. Alles klar. Haben Sie Halsschmerzen, Schnupfen oder andere Beschwerden? Nee, also eigentlich so richtig eine Erkältung habe ich nicht. Gibt es jemanden in Ihrer Umgebung ähnliche Beschwerden, mit ähnlichen Beschwerden? Nee, also meine Frau hat keinen Husten. Und Okay. sonst habe ich ja nicht mehr so viel Kontakte. Ich bin ja Rentner. Okay, ich verstehe. Ist Ihnen übel oder haben Sie erbrochen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, so schlimm war es nicht. Okay, haben die Beschwerden langsam oder plötzlich begonnen? Ja, ich würde sagen, das hat langsam angefangen und ist dann immer schlechter geworden. Aber jetzt so mit der Atemnot und mit den Schmerzen, das ist jetzt so ein bisschen zusätzlich plötzlich gekommen. Richtig, okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie dumpf, drückend oder? Ich kann das nicht gut beschreiben. Also einmal habe ich so ein Druckgefühl, aber ja, wie soll ich sagen? Ja, es brennt auch so ein bisschen beim Husten. So, ja. Alles klar. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 der leichten 10 der starken Schmerzen entspricht? Ja, also die Schmerzen, würde ich sagen, sind jetzt nicht so im Vordergrund. So mehr dass es so erschöpfend ist. Und lassen Sie mich überlegen, also ja, mehr als 5 ist es nicht. Also so in der Mitte oder vielleicht sogar ein bisschen weniger als die Mitte. Also so schlimm sind die Schmerzen nicht. Okay, alles klar. Leiden Sie unter Sodbrennen oder saurem Aufstoßen? Nee, zum Glück habe ich damit keine Probleme. Alles klar. Haben Sie blauliche Hautfarbe an der Lippen- oder Fingerspitzen bemerkt? Blauliche Hautfarbe. Ist mir eigentlich nicht aufgefallen, aber ich gucke auch nicht so oft. Also ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, also blau bin ich nicht geworden, nee. Okay. Haben Sie gegen diese Beschwerden irgendwelche Medikamente eingenommen? Ja, ich habe gesagt, ich habe also alle möglichen Hustensäfte schon genommen aber das bringt irgendwie alles nichts. Könnten Sie bitte wiederholen, was haben Sie genommen? Ja, ich habe so Hustensaft genommen, was man halt so Hustensaft. in der Apotheke bekommen kann, ja? Okay, alles klar. Hat es Ihnen geholfen? Nee, eben nicht wirklich. Haben Sie Fieber, Stellfrost? Nein, nein, nein, ich muss nur husten. Okay. Schwitzen Sie oft in der Nacht? Nee, schwitzen tue ich nicht. Okay. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus, zum Beispiel in den Rücken? Nee, nee, das ist tatsächlich nur so da in der Brust beim Husten. Da tut es weh. Okay, alles klar. Wie ist Ihr Schlaf? Ja, also ich schlafe nicht besonders gut, weil ich beim Einschlafen dann eben auch immer viel husten muss. Und manchmal wache ich dann auch in der Nacht auf und dann muss ich mich auf die Bettkante setzen und dann muss ich auch wieder husten, ja. Und naja, zudem, also ich habe so ein bisschen eine vergrößerte Prostata und deswegen muss ich schon auch nachts mal zwischendurch auf die Toilette. Ja, und wenn ich dann huste und auf der Toilette bin, ja, dann ist alles auf einmal und dann kann ich nicht gut wieder einschlafen. Also die Nächte sind nicht so gut zurzeit. Wie oft müssen Sie in der Nacht auf die Toilette gehen? Wie Also oft? einmal mindestens, manchmal auch zweimal, je nachdem, ja. Okay, verstehe. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nee, das klappt zum Glück eigentlich ganz gut. Okay. Haben Sie beim Wasserlassen etwas Ungewöhnliches bemerkt? Beim Wasser lassen. Ja, zum Beispiel Blut im Urin oder etwas Nee, Ungewöhnliches. also ich bin da auch regelmäßig in Kontrolle. Also das ist bisher alles gutartig, ja. Das ist nur ein bisschen Vergrößerung. Aber da gibt es keine Probleme. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Ja, also ich wiege mich jetzt zwar nicht regelmäßig, aber eigentlich ist mein Gewicht immer stabil, ja. Okay. Müssen Sie beim Schlafen mit erhöhtem Oberkörper schlafen? Also, ja, ich kann da nicht gut schlafen, wenn ich so hoch liege. Aber ja, zurzeit ist es jetzt eben so in den letzten Tagen, dass ich nicht gut schlafe, weil ich dann zwischendurch husten muss, sagte ich an, ne? Aber ein extra Kissen habe ich jetzt noch nicht. Okay. Oder dass ich mir das Bett hochstelle. Ich habe das mal versucht, aber dann rutsche ich nur runter und dann liege ich da unten so zusammengekrümmelt. Das ist auch nicht gut. Okay, ich kann Sie gut verstehen. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ja, wäre ja ein Wunder in meinem Alter, wenn man nichts hätte, ne? Also ich habe natürlich, ja, habe ich ein bisschen hohen Blutdruck und ja, und ich habe auch so diesen Alterszucker, ja. Und das ist schon lange, das ist schon seit 15 Jahren jetzt habe ich das schon. Und das ist aber eigentlich ganz gut behandelt. Ich nehme Metformin morgens und abends und damit ist es eigentlich ganz gut so, also ausgeglichen. In welcher Dosierung nehmen Sie Metformin-Tablette? Oh, was steht da drauf? Ich glaube, das ist Metformin 500. 500 Milligramm, okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ja, das hat man so ein bisschen später hat man das festgestellt. Ja, und dann nehme ich jetzt so einen Beta-Blocker. Das habe ich seit 10 Jahren ungefähr, würde ich sagen, ja. In Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Metoprolol heißt das. Misoprolol. Okay. In welcher Dosierung nehmen Sie ein? Das ist Metoprolol 25, steht da drauf. Wie oft nehmen Sie? Dann nehme ich eine morgens. Ja. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Ja, wie gesagt, also mit der Prostata, das hat man jetzt vor 2 Jahren festgestellt, dass die ein bisschen vergrößert ist. Aber das ist, wie gesagt, in Kontrolle und im Augenblick ist da also nichts, was man tun muss. Was nehmen Sie gegen Prostata? Dann nehme ich keine Medikamente. Kein Okay. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Nee, zum Glück nicht, aber ich finde, das reicht auch völlig, Okay. ja. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf andere Medikamente ein? Nee, Sie sonst nehme ich haben eigentlich nie irgendwas. Also ja, wie gesagt, diese Hustensäfte, ne? Also je Okay. nachdem, was mir der Apotheker dann so gerade empfiehlt, ja. Aber das hat jetzt nicht so richtig geholfen. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden oder stationär aufgenommen worden? Ja, also das ist schon ewig lange her. Da hatte ich mal Probleme mit der Gallenblase. Und die ist entfernt worden. Das ist aber schon richtig lange her. Das ist schon 30 Jahre her. Okay. Noch etwas? Haben Sie noch weitere Nee, Operationen? sonst habe ich noch keine Operation hinter mir. Okay, alles klar. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Hauptstauballergien haben. Wie äußert sich Hauptstauballergie? Ja, also überwiegend mit Schnupfen und tränenden Augen und ja, auch so ein bisschen Hustenreiz, ja. Okay. Haben Sie noch weitere Allergien oder Unverträglichkeiten? Nee, sonst kann ich eigentlich so mit allem gut klarkommen, ja. Also ich wüsste auch jetzt nicht, dass ich irgendwelche Lebensmittel oder so nicht vertrage. Ich kann alles essen, was mir schmeckt. Okay, alles klar. Sind Sie vollständig geimpft, insbesondere Ja, gegen also Lungenentzündungen? natürlich bin ich gegen Corona geimpft. In meinem Alter sollte man das ja wirklich machen. Und ich habe auch die Grippeimpfung mitgemacht und auch ja diese, was man so empfiehlt jetzt für alte Leute mit der Gürtelrose, das soll man ja auch sich impfen lassen. Und das habe ich sogar auch machen lassen, ja. Alles klar. Gegen Corona sind Sie geimpft? Ja, aber jetzt, also dieses Jahr noch nicht und letztes Jahr glaube ich auch nicht, aber die Jahre davor, also viermal bin ich oder so, vielleicht sogar fünfmal bin ich, glaube ich, geimpft. Na, okay, alles klar. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit beim Ausland? Im Ausland? Nee. Nee, wir waren die ganze Zeit zu Hause. Okay. Rauchen Sie, Herr Kaiser? Ja, natürlich rauche ich, ja. Ich rauche auch ein bisschen viel. Ja, das kann ich auch nicht gut aufgeben. Wie viele Zigaretten rauchen Sie? Ja, also schon ein bisschen mehr als ein Päckchen, so. Ein Päckchen, Ja, okay. schon ein bisschen mehr auch. Mehr. Wie viele Zigaretten genau rauchen Sie? Ach ja, ich kann das, Ungefähr. zählt es natürlich nicht, aber so ein Päckchen reicht, ja, sagen wir so, zwei Päckchen reichen dann so über 5 Tage, ne? So dann, Quatsch, 4 Päckchen reichen über 5 Tage. Nee, 5 Päckchen reichen über 4 Tage, so rum, ja. Fünf Packung Ja, also vier Tage. 25 Vier Tage. Zigaretten am Tag ungefähr haut Okay. es hin. Okay. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Lange, lange, lange. Ja, ich habe auch nicht immer so viel geraucht. So bei der Arbeit ging das nicht so gut und da habe ich vielleicht ein bisschen weniger geraucht, aber jetzt bin ich ja auch schon lange im Ruhestand und nachher, also, dass ich so viel rauche, ist bestimmt schon 20 Jahre. 20 alles klar. Trinken Sie Alkohol? Nee, also ich habe nur ein Laster. Aber Alkohol trinke ich tatsächlich gar nicht. Okay, alles klar. Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Nein, nein, nein. Drogen. Also ich in meinem Alter, nein, keine Drogen. Okay, ich verstehe. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen? Sind Ihre Eltern Ja, gesund? ich habe ja gesagt, mein Bruder, ne, das macht mir so ein bisschen Kopfschmerzen. Der hat halt Lungenkrebs und ja, da habe ich jetzt natürlich so ein bisschen Angst, ne? Okay, ich kann Sie gut verstehen. Es tut mir leid. Ist Ihr Vater gesund? Ja, die leben natürlich schon lange nicht mehr, meine Eltern. Überlegen Sie mal, wie alt ich bin. Ja, mein Vater, der hatte vor Jahren einen Herzinfarkt und dann, ja, aber der ist auch relativ alt geworden. Der war weit über 80. 80. Okay, alles klar. Ist Ihre Mutter gesund? Ja, die lebt natürlich auch nicht mehr. Die müsste ja jetzt auch schon ewig alt sein. Nein, nein, also die Eltern Woran leben nicht mehr. ist sie gestorben? Darf ich fragen, Oh, woran ist sie gestorben? das weiß ich gar nicht so genau. Also Altersschwäche oder so, ja. Irgendwann war sie halt, hat sie halt nicht mehr gelebt. Könnten Sie bitte wiederholen? Ich Ja, kann. sie, ich glaube nicht, dass sie irgendeine schwere Erkrankung hatte. Sie ist einfach an Altersschwäche gestorben. Und das wäre okay, alles klar. Was machen Sie beruflich? Das haben Sie schon Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Rentner Ja, ist. zum Glück schon lange, ja. Ich bin Sie. Rentner und das auch gut so. Ich habe in einer Bank gearbeitet, viele Jahre. Danke. Alles klar. Sind Sie verheiratet? Ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, die sind natürlich schon erwachsen, ne? Die sind schon lange aus dem Haus, aber ja, wir hatten zwei Kinder oder wir haben zwei Kinder. Okay, sind Sie gesund? Ja, also soviel ich weiß, sind die fit, ja. Alles Ja, klar. die sind ja auch noch jung. Sie leben mit ihrem Mann. Habe ich Mit recht? meiner Frau. Frau. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Achso. Mann und also ich lebe mit meiner Frau, ja. Alles klar. Herr Kaiser, ich habe alle meine Fragen gestellt. Wir sind mit unserem Gespräch fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen? Oh, Oder na, haben Sie Sie haben ja Fragen so an mich? viel gefragt und ich habe Ihnen jetzt auch eine Menge erzählt. Ich will jetzt natürlich nur wissen, was man so gegen den Husten tun kann, ja, und wie man das auch ausschließen kann, dass das Krebs ist. Das ist mir halt wichtig, ne? Ich kann Sie gut verstehen. Bitte versuchen Sie ruhig zu bleiben. Im Moment können wir nichts ausschließen. Bevor ich Ihnen etwas Genaueres sagen kann, brauche ich alle Informationen und Untersuchungen. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen und eine Röntgenuntersuchung des Brutkorbs durchführen. Ja, das ist auch lange nicht gemacht worden, ja. Ja, Sie müssen alle Ergebnisse abwarten. Sobald wir alle Ergebnisse haben, können wir alles ausführlich besprechen und gemeinsam das weitere Vorgehen Ah planen. ja, das klingt gut. Ja, okay, gut. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Bitte Okay. warten Sie hier, ich komme gleich. Jo, wunderbar. Dankeschön, ja. Darf ich fragen? Ja, klar. Haben Sie zu Hause Schimmel bemerkt? Schimmel, Schimmel. ja. Ah, nein, wir müssen ja aufpassen wegen der Hausstauballergie. Und deswegen lüften wir immer gut und also Schimmelbildung gibt es nicht in der Wohnung. Sehr gut. Haben Sie vielleicht Haustiere? Nein, nein, nein, Haustiere haben wir nicht. Sehr gut. Okay, danke. Darf ich fragen? Ja, natürlich. Ist Ihnen pfeifende Atmung aufgefallen? Pfeifen nicht wirklich, nein. Und haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Diese Beschwerden sind erstmalig. Also natürlich habe ich im Laufe meines Lebens schon mehrfach Husten gehabt, ja. Aber so in dieser Art und Weise, dass das so lange dauert und dass das auch so viel Schleim produziert und dass ich so diese Atemnot habe, das kenne ich nicht. Das ist neu. Aber der Husten könnte vielleicht früher mehr als 3 Monaten gedauert, oder? Nee, so lange hat das nie gedauert. Nein. Nein, nein, das war immer nach 2 Wochen, 3 Wochen war der Husten weg. Und das ist eben jetzt auch komisch, dass das überhaupt nicht weggeht. Danke. Darf ich fragen? Ja. Haben Sie Schwellungen an Ihren Beinen bemerkt? Meine Beine? Nee, da, also. Das fällt einem ja auf, wenn die Socken kneifen oder so, ne? Nee, da habe ich aber eigentlich ist mir nicht aufgefallen, nein. Darf ich? Ja, natürlich, alle dürfen. Gibt es besondere Tageszeiten, dass Sie diese Husten bekommen? Also, nachts ist es schlecht. Morgens, wenn ich aufwache, muss ich auch erst lange husten. Und dann, ja, zum Abend wird es dann noch mal wieder ein bisschen schlechter, ja. Aber ich muss eigentlich den ganzen Tag ständig Ein bisschen husten, ja. Treiben Sie Sport, wenn Sie kalte Wetter treiben? Haben Sie Husten schlechte? Sind die Ach so, Husten ja, schlechte? also so richtig Aktivsport mache ich. Ich bin noch viel mit meinem Fahrrad unterwegs. Und ja, wenn es mal bergauf geht, dann muss ich schon vielleicht ein bisschen mehr husten. Aber eigentlich ist es eher an der frischen Luft sogar ein bisschen angenehmer. Okay. Aber ich bin jetzt natürlich auch kein Rennradfahrer oder so, sondern ich fahre nur mal, was weiß ich, so in der Stadt zum Einkaufen oder zur Post oder irgendwie sowas. Dann nehme ich halt das Fahrrad, aber ich fahre jetzt keine anstrengenden Strecken, ne? Okay, danke schön. Mhm. Gibt es Neues bei Ihnen? Ja, Ungewöhnliches oder Neues, zum Beispiel neue Blume oder irgendwelche Sache zu Hause. Ja, in meinem Alter, wissen Sie, wir sind froh, dass wir nicht mehr so viel Zeug um uns rum haben. Wir kaufen auch nichts Neues. Also eigentlich wüsste ich jetzt nicht, dass wir irgendwie neue Möbel oder neue Sachen oder irgendwas neu haben. Das ist alles wie immer. Noch eine Frage. Ist die Husten verschlimmert, besonders in der Nacht, oder? Ob der Husten verschlimmert ist in der Nacht? Ja. Ja, das habe ich ja gesagt, ne, dass ich nachts oft aufwache, weil ich dann Okay. husten muss und dass ich am Morgen, wenn ich dann aufwache, eben auch erstmal husten muss. Morgen Husten mit Schleim oder Auswurf? Immer viel Schleim. Ist Ihr Gewicht stabil? Ich möchte wissen, ob Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen. Hat er gefragt, aber also Oh. der Patient hat das verneint. Ja. Glaube ich, haben Sie keine Fieber. Ja, danke. Dr. Satishi, Sie sagen Bescheid, wenn Sie soweit sind. Wie bitte? Ich bin bereit. Sie sind bereit. Ja, dann, ich glaube, wir haben jetzt viele Fragen gestellt, ne? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er sehr komplett gefragt hat. Und jetzt habe ich mich gewundert, dass noch so viele Nachfragen kamen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit hatten oder das geschafft haben, neben dem Notieren noch so ein bisschen mitzuhören, was die anderen gefragt haben. Jetzt schauen wir. So, Arzt-Arzt-Gespräch. Los geht's. Okay. Schönen guten Tag, Frau Oberärztin. Es geht um, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Es geht um Frau Werner, Herrn, Herrn, ist ein Mann. es geht um Herrn Werner Kalsay, der 74 Jahre alt ist. Bei einer Größe von 1,81 Meter wiegt er aktuell 90 Kilogramm. Er stellte sich bei uns vor, wegen seit 3 Monaten bestehenden starken Tussis und Dyspnoe. Diese Beschwerden sind meistens beim Husten aufgetreten und die Dyspnoe sind seit 1 bis 2 Tagen stärker geworden. Ah, okay. Es gibt meiner Meinung nach keine bestimmte Auslöser. Unsere Patientin hat Hausstauballergie, aber bekannte Asthma gibt es nicht. Darüber hinaus klagt er über weißen und schleimige Sputum. und leichtes Thoraxschmerzen. Den Schmerzcharakter beschrieb er als drückend und Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 bewertet. Diese Dyspnoe und Brustschmerzen sind langsam aufgetreten, aber im Laufe der Zeit sehr stark geworden. Also schlimmer geworden. Und es besteht keine Ausstrahlung. Die Fragen nach Odynophagie, Rhinorrhoe, Nausea, Erbrochen wurden verneint. Die Einnahme von einer Hustensaft hat keine Linderung der Symptome gebracht. Das Fieber, Schüttelfrost und Nachtschweiß verneint er auch. Die vegetative Anamnese ergab hustenbedingte Insomnie in Form von Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen sowie Obstipation seit mehreren Jahren. Entschuldigung, ist nicht Obstipation. Außerdem besteht Nikturie, ein oder zweimalige Nikturie wegen einer benigne Ah ja, okay. Prostatehyperplasie. Und in der medizinischen Vorgeschichte fanden sich arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, Diabetes mellitus Typ 2 seit 15 Jahren sowie eine benigne Prostatahyperplasie seit 2 Jahren. Bezüglich der Medikation nimmt er folgende Medikamente ein: Mesoprolol 25 Milligramm morgens, Metformin 500 Milligramm morgens und abends und Hustensaft bei Bedarf. Nach Bedarf irgendwie, ne? Vor 30 Jahren wurde bei ihm Cholezystektomie durchgeführt. Er hat Hauptstauballergie, die sich mit Rhinokonjunktivitis äußert. Unser Patient ist vollständig geimpft, insbesondere gegen Herpes Zoster, Corona und Grippe Ah ja, ist okay. vollständig geimpft. Er raucht seit 20 Jahren 45 Zigaretten täglich. Und 45. nein, 35. Nein, 25 Zigaretten. Ja, ich habe falsch geschrieben. 25 Zigaretten, Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurden verneint. Der Vater des Patienten litt an einem Myokardinfarkt. Myokardinfarkt. Der Bruder des Patienten wegen einer Lungenkarzinom Ist operiert worden. operiert worden. Er ist Rentner. Früher hat er Der Bruder des Patienten, nein, der Patient selber ist Rentner. ja, der Patient ist Rentner. Früher arbeitet er als im Banker. Wo Arbeitet arbeitet in er? Bank. In einer Bank. In In einer einer Bank, ja. Bank. Eine Bank. Geldinstitut, ne? In eine Bank. Er ist verheiratet, hat zwei gesunde Kinder. Er lebt mit seiner Frau. Ja gut, okay. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine exacerbierte Asthmabronchiale. Aha. Was Hin. könnte es differenzialdiagnostisch sein? Differenzialdiagnostisch kommen Pneumonie in Betracht, kommt in Pneumonie in Betracht. Noch etwas. Vielleicht Herzinsuffizienz sowie Herzrhythmusstörungen können sein. Was machen Sie diagnostisch mit dem Patienten? Zur weiteren Abklärung würde ich zuerst die Vitalparameter bestimmen. Danach ausführlich körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie besonders bei der körperlichen Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung liegt der Fokus auf Lungen. Ja. Bei der Auskultation prüfe ich Lungengeräusche und prüfe ich, ob mögliche feinbläsige Rasselgeräusch, Brummen, Gähnen vorliegen, um mögliche Pneumonie auszuschließen. Bei der Inspektion kontrolliere ich Zyanose. Sehr gut, ja, okay. Und Kapillarfüllung. Okay. Natürlich untersuche ich Mundhöhle, Ah, okay, ja. um mögliche Pharyngitis und Tonsillitis Ah, stimmt, ja. Gut, auszuschließen. ja, gut. Gut, was machen Sie noch diagnostisch? Nach der Untersuchung würde ich Blutuntersuchung durchführen und Röntgenuntersuchung des Thorax Ja, aber durchführen. was lassen Sie im Labor bestimmen? Im Labor sollten großes Blutbild, CRP, Nieren- und Leberwerte, Elektrolyte bestimmt werden. Auch D-Dimere ist notwendig, Ah, die, um die mir. mögliche Lungenembolie Ah ja, auszuschließen. okay. Gut. Ja, was machen Sie weiter an Untersuchungen? Entschuldigung, im Labor können wir Blutgasanalyse Auch, stimmt, bestimmt natürlich, werden. ja, wichtig. Ja. Ja. Und zur Diagnosestellung würde ich eine Spirometrie durchführen. Genau. Und noch etwas. Ah Ja, ja, hier kommt jetzt noch ein das Hinweis auf ist eine weitere Laboruntersuchung. Ist unmöglich. vielleicht auch nicht uninteressant, dass man Sputum Ja, kontrolliert. um mögliche Ne? Pneumonie auszuschließen, würde ich Sputumkultur und Sputumuntersuchung Ja, durchführen. okay. Gut. Ja, was, ja, das sind eigentlich auch dann schon jetzt die möglichen Untersuchungen. Ja, nee, was sie, glaube ich, noch nicht, doch die Röntgenuntersuchung haben sie auch gesagt, Thorax, Röntgenthorax, Ja, logischerweise, ne? bei unklare Befunden im Röntgen würde ich natürlich Thorax-CT Ja. veranlassen. Ja. Okay, gut, ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt und auch wie sich der Zustand des Patienten so entwickelt. Wie würden Sie therapeutisch vorgehen? Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zuerst Sauerstoff geben, Ja. je nach Sättigung. Blutgasanalyse. Danach Ja. Salbutamol und Glukokortikoid Jawohl. veranlassen, verabreichen mit über die Maske. Bei der Infektionszeichen würde ich Antibiotika-Therapie anleiten. Ja, okay. Gut, ja, dann schauen wir, was mit dem Patienten ist und dann gucken wir uns den nachher zusammen nochmal an, wenn wir alle Ergebnisse haben, ne? Gut, ja, vielen Dank. Jo, das ging doch ruckzuck. Ja, Sie haben schön konsequent gefragt. Ich meinte auch sehr vollständig. Es kamen noch so ein paar Spezialfragen von den Kolleginnen und Kollegen, die alle so, ja, wahrscheinlich ihre Verdachtsdiagnose im Kopf hatten. Ach, Kinders, muss man eben schnell hier die Maschine leise machen, das nervt ja. So, eigentlich habe ich nur einen einzigen Schönheitsfehler in der ganzen Geschichte, dass sie sehr oft gefragt haben: Haben Sie? Haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie? Ja, lassen Sie sich da vielleicht noch irgendwas anderes einfallen, ja? Ist Ihnen aufgefallen? Ja, sind zum Beispiel auch ist Ihrer Ehefrau aufgefallen, dass Sie blaue Lippen haben, ja, oder hat sie mal was gesagt? Oder haben Sie bemerkt? Oder können Sie oder ja, können Sie nachts gut schlafen? Ja, dass man so ein bisschen die Fragen variiert, dass man nicht immer nur sagt, haben Sie Beschwerden bei, haben Sie, ja. Da, also ein bisschen originellere Sachen. Es ist tatsächlich schwierig, weil man ja auch so eine Checkliste eigentlich so im Kopf vor sich hat. Und das liegt natürlich nahe, dass man in dieser Form fragt, aber es wäre ein bisschen netter in der Variation. Ja, im Arztgespräch waren Sie, meine ich, fast ebenso gut, also minimal, dass Sie mal ein bisschen ins Schlingern gekommen sind mit Formulierungen oder so, aber Sie haben eigentlich auch sehr souverän Ihren Bericht abgegeben und haben auch, meine ich, sehr vollständig wiedergegeben, was der Patient gesagt hat. Zum Beispiel, also Vorerkrankungen von wann bis wann. Ja, dann Zahlen stimmten auch alle. Hausstauballergie. Ja, bei den Eltern, ich finde das immer so ein bisschen krass, wenn man einen 74-Jährigen fragt nach seinen Eltern, ist eigentlich ja klar, dass die nicht mehr leben können. Und ja, stimmt natürlich, ja, wenn ich an mich selber denke, ich bin ja ungefähr im gleichen Alter, dann denke ich schon auch, ja klar, das ist vielleicht schon wichtig, dass da irgendwie eine Vorerkrankung da war und woran die Eltern gestorben sind. Aber irgendwie ist es auch schon so lange her. Ja, aber ja, familiäre Erkrankung haben sie aber auch sehr schön. Ich kann selber gut husten, ja. Haben sie sehr schön an dich immer übergeleitet, dass sie dann gesagt haben, ja, jetzt habe ich noch Fragen hierzu und jetzt habe ich noch Fragen dazu. Fand ich gut und haben das auch in ihrem Bericht schlüssig hintereinander dem Oberarzt so geschildert, ja. Hat mir alles wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, sie lagen ja mit ihrer mit ihrer Verdachtsdiagnose lagen sie ja verdammt nahe. Tatsächlich ist es eine COPD, was man vielleicht so ein bisschen mit dem Alter und dem hohen Zigarettenkonsum draufkommen könnte. Ja, also dass jemand in dem Alter noch Asthma entwickelt, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist. Aber also tatsächlich ist es ein COPD-Fall Ja, nach der okay. Auflösung, ja. Haben sie, glaube ich, auch nicht mal als Differentialdiagnose benannt. Es kam aber hier von den Kollegen mehrfach. Ne? Weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, dass es im Chat, dann haben einige COPD eingegeben, aber vielleicht haben Sie es gar nicht gesehen. Ja, gut. Also tatsächlich ist es eine COPD und ja, was spricht dafür? Klar, der hohe Zigarettenkonsum. Ne? Das ist ja schon wirklich eine Menge. 20 Jahre, 25 Fluppen am Tag, das ist schon richtig viel. Und ja, das wäre natürlich auch eine der Haupttherapieoptionen, dass man sagt, Nikotinverzicht. Ne? Das sollte man sicher in diesem Fall als unbedingte, also ja, als allererste Therapiemaßnahme sozusagen erwähnen, dass man sagt, strikte Nikotinkarenz für jemanden mit dieser Symptomatik. Ne? Wobei ich mal zu meiner Ehrenrettung sagen muss, ich rauche nicht, ich habe auch nie geraucht, ich kann aber trotzdem gut husten. Ja. Ja. Gute Besserung. Ja, ich will, also ich denke mal, Sie haben sich sehr gut geschlagen und Sie können sehr entspannt in Ihre Prüfung gehen. Ja, sprachlich keine Probleme und also wie gesagt, das sind so Schönheitsfehler, dass man eben sagt, vielleicht fällt mir noch eine andere Formulierung ein. Haben Sie bemerkt? Ist Ihnen aufgefallen? Können Sie nachts gut schlafen? Brauchen Sie ein zweites Kissen? Ja, was ist Ihnen sonst noch aufgefallen? Ja, wie ist es mit Fieber oder nächtlichem Schwitzen? Ist Ihnen da was aufgefallen? Ja, so kann man auch fragen. Ja, dass man da ein bisschen mehr Variation reinbringt. Aber das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich denke, Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Vielen Dank für die nette Aufnahme des Patienten, ja, dass Sie ihn freundlich behandelt haben. Allen, die so schön mitgearbeitet haben und die zugehört haben und die auch wieder viele Fragen gestellt haben, Darf ich herzlichen eine Dank. Frage stellen?